Getrost mein Herz, erdulde deinen Schmerz, lass dich dein Kreuz nicht unterdrücken. Gott wird dich schon zu rechter Zeit erquicken. Muss doch dein lieber Sohn, dein Jesus in noch zarten Jahren viel größere Not erfahren, da ihm der Wüterich Herodes die äußerste Gefahr des Todes mit mörderischen Fäusten droht. Kaum kömmt ihr auf die Erde, so muss hier schon ein Flüchtling werden. Wohlan, mit Jesu tröste dich und glaube festiglich denjenigen, die hier mit Christo leiden.